ein leiser, aber bestimmt gegriffener Ton. Schwoll bis zur Heftigkeit, senkte sich, verklang. Und gleich darauf wieder bis zum lautesten Gellen emporzusteigen. Und zwar immer derselbe Ton, mit einer Art genussreichen darauf beruhen wiederholt. Endlich kam ein Intervall. Es war die Quarte. Hatte der Spieler sich vorher an dem Klang des einzelnen Tones geweidet, so war nun das gleichsam wollüstige Schmecken dieses harmonischen Verhältnisses noch ungleich fühlbarer. Sprungweise gegriffen. Zugleich gestrichen. Durch die dazwischen liegende Stufenreihe höchst holperig verbunden. Die Terz markiert, wiederholt, die Quinte daran gefügt. Einmal mit zitterndem Klang, wie ein stilles Weinen, ausgehalten, verhallend. Dann in wirbelnder Schnelligkeit, ewig wiederholt. Immer dieselben Verhältnisse, die nämlichen Töne, und das nannte er Fantasieren. Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Hörspielfassung Britta Kettner. In Wien ist der Sonntag nach dem Vollmond im Monat Juli jedes Jahres samt dem darauffolgenden Tag ein Volksfest, wenn je ein Fest diesen Namen verdient hat. An diesem Tag feiert die Brigitte Nau ihre Kirchweihe. Als ein leidenschaftlicher Liebhaber der Menschen ist mir jedes Volksfest ein Seelenfest, eine Wallfahrt, eine Andacht. Da entsteht Aufruhr in der gutmütigen, ruhigen Stadt. Eine wogende Menge erfüllt die Straßen. Der Unterschied der Stände ist verschwunden. An den Toren der Stadt wächst der Drang. Genommen, verloren und wieder genommen ist endlich der Ausgang erkämpft. Aber die Donaubrücke bietet neue Schwierigkeiten. Auch hier, siegreich, ziehen endlich zwei Ströme, die alte Donau und die geschwollenere Woge des Volks, sich kreuzend quer, unter und übereinander, die Donau ihrem alten Flussbette nach, der Strom des Volkes, der Eindämmung der Brücke entnommen, ein weiter, tosender See, sich ergießend in alles deckender Überschwemmung. Ein neu hinzugekommener fände die Zeichen bedenklich. Es ist aber der Aufruhr der Freude, die Losgebundenheit der Lust. Links am Abhang der erhöhten Dammstraße hatten sich einzelne Musiker aufgestellt. Eine Harfenspielerin mit widerlich starrenden Augen, ein alter, invalider Stelzfuß, der auf einem entsetzlichen, offenbar von ihm selbst verfertigten Instrumente, halb Hackbrett und halb Drehorgel, die Schmerzen seiner Verwundung dem allgemeinen Mitleid empfindbar machen wollte. Ein lahmer, verwachsener Knabe, der endlos fortrollende Walzer herabspielte. Ein Mann zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann in einem fadenscheinigen, aber nicht unreinlichen Molltonüberrock, mit lächelnder, sich selbst Beifall gebender Miene. Barhäuptig und kahlköpfig stand er da, den Hut als Sammelbüchse vor sich auf dem Boden. So bearbeitete er eine alte, viel zersprungene Violine, wobei er den Takt nicht nur durch Aufheben und Niedersetzen des Fußes, sondern zugleich durch übereinstimmende Bewegung des ganzen gebückten Körpers markierte. Aber all diese Bemühung, Einheit in seine Leistung zu bringen, war fruchtlos. Denn was er spielte, schien eine unzusammenhängende Folge von Tönen. Ohne Zeitmaß und Melodie. Dabei war er ganz in sein Werk vertieft. Die Lippen zuckten, die Augen waren starr auf das vor ihm befindliche Notenblatt gerichtet. Ja, wahrhaftig, ein Notenblatt. Denn indes alle anderen Musiker sich auf ihr Gedächtnis verließen, hatte der Mann mitten in dem Gewühle ein kleines, leicht tragbares Pult vor sich hingestellt, mit schmutzigen, zergriffenen Noten, die das in schönster Ordnung enthalten mochten, was er so außer allem Zusammenhang zu hören gab. Gerade das Ungewöhnliche dieser Ausrüstung hatte meine Aufmerksamkeit auf ihn gezogen, so wie es auch die Heiterkeit des vorüberwogenden Haufens erregte, der ihn auslachte und den zum Sammeln hingestellten Hut des Mannes leer ließ, indes das übrige Orchester ganze Kupferminen einsackte. Er spielte noch eine Weile fort. Endlich hielt er ein, blickte wie aus einer langen Abwesenheit zu sich gekommen nach dem Firmament, das schon die Spuren des nahenden Abends zu zeigen anfing, darauf abwärts in seinen Hut, fand ihn leer, setzte ihn mit ungetrübter Heiterkeit auf, steckte den Geigenbogen zwischen die Saiten, sunt certi denique fines, ergriff sein Notenpult und arbeitete sich mühsam durch die dem Feste zuströmende Menge in entgegengesetzter Richtung, als einer, der heimkehrt. Das ganze Wesen des Mannes war eigentlich wie gemacht, um meinen anthropologischen Heißhunger aufs Äußerste zu reizen. Die dürftige und doch edle Gestalt, seine unbesiegbare Heiterkeit, so viel Kunsteifer bei so viel Unbeholfenheit, dass er gerade zu einer Zeit heimkehrte, wo für andere seinesgleichen erst die eigentliche Ernte anging. Endlich die wenigen, aber mit der richtigsten Betonung, mit völliger Geläufigkeit gesprochenen lateinischen Worte. Der Mann hatte also eine sorgfältigere Erziehung genossen, sich Kenntnisse eigen gemacht und nun ein Bettelmusikant. Aber schon befand sich ein dichter Menschenwall zwischen mir und ihm. Endlich selbst ins ruhige Freie gelangt, beschloss ich, nach Hause zu kehren und hörte plötzlich den bekannten Ton der alten Violine wieder. Ich verdoppelte meine Schritte und siehe da, der Gegenstand meiner Neugier stand, aus Leibeskräften spielend, im Kreise einiger Zuhörer. Einen Walzer, bitte! Er geigte fort, scheinbar ohne auf sie zu achten, bis ihn die kleine Zuhörerschar schmähend und spottend verließ, sich um einen Leiermann sammelnd, der seine Drehorgel in der Nähe aufgestellt hatte. Sie wollen nicht tanzen. Sie kennen eben keinen anderen Tanz als den Walzer. Ich spielte einen Walzer, aber die Menschen haben kein Ohr. Lassen Sie mich wenigstens Ihren Undank wieder gut machen. Hm? Bitte, bitte in den Hut, in den Hut. Das heißt, einmal mit reichem Gewinn nach Hause gehen. Das Fest dauert die ganze Nacht und Sie könnten da leicht mehr gewinnen als an 8 gewöhnlichen Tagen. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie müssen ein wohltätiger Herr sein und ein Freund der Musik. Ich will Ihnen die Ursachen angeben, obgleich ich oft deshalb verlacht worden bin. Erstens war ich nie ein Nachtschwärmer. Zweitens muss sich der Mensch in allen Dingen eine gewisse Ordnung festsetzen, sonst gerät er ins Wilde und Unaufhaltsame. Drittens, ich spiele den ganzen Tag für die lärmenden Leute und gewinne kaum kärglich Brot dabei, aber der Abend gehört mir und meiner armen Kunst. Abends zu Hause, da spiele ich dann aus der Einbildung, so für mich ohne Noten. Fantasieren, glaube ich, heißt es in den Musikbüchern. Ich möchte wohl einmal Ihren einsamen Übungen beiwohnen. Wo wohnen Sie? Ihr Besuch wird mir immer eine Ehre sein, aber mein Morgen hat seine Bestimmung. Ich weiß wohl, dass die übrigen öffentlichen Musikleute sich damit begnügen, einige auswendig gelernte Gassenhauer fort und fort herabzuspielen, so dass man ihnen gibt. Daher spielen sie auch aus dem Gedächtnis und greifen falsch mitunter. Ja, häufig. Ich habe deshalb, teils weil mein Gedächtnis nicht das Beste ist, teils weil es für jeden schwierig sein dürfte, verwickelte Zusammensetzungen geachteter Musikverfasser Note für Note bei sich zu behalten, diese Hefte mir selbst ins Reine geschrieben. Er zeigte dabei durchblätternd auf sein Musikbuch, in dem ich mit sorgfältiger, aber steifer Schrift ungeheuer schwierige Kompositionen alter, berühmter Meister ganz schwarz von Passagen und Doppelgriffen erblickte. Und derlei spielte der Mann mit seinen ungelenken Fingern. Indem ich nun diese Stücke spiele, bezeige ich meine Verehrung den geachteten, längst nicht mehr lebenden Meistern und Verfassern. Da derlei aber eingeübt sein will, sind meine Morgenstunden ausschließend diesem Exerzitium bestimmt. Die drei ersten Stunden des Tages der Übung, die Mitte dem Broterwerb und der Abend mir und dem lieben Gott, das heißt, nicht unehrlich geteilt. Gut denn, so werde ich Sie einmal morgens überraschen. Wo wohnen Sie? Gärtnergasse, Nummer 34. Es ist oben neben der Bodenkammer, ein kleines Zimmer. Das Haus war leicht gefunden. Die Töne der Violine ließen sich hören. Ich trat ins Haus. Eine Gärtnersfrau wies mich eine Bodentreppe hinauf. Ich stand vor einer niederen und halbschließenden Türe, pochte, erhielt keine Antwort, drückte die Klinke und trat ein. Der Mann stand an seinem Notenpult, sorgfältig gekleidet und exerzierte. Da die Übung größtenteils aus Passagen bestand, so war an ein Erkennen der gespielten Stücke nicht zu denken, was übrigens auch sonst nicht leicht gewesen sein möchte. Einige Zeit Zuhörens ließ mich endlich den Faden durch dieses Labyrinth erkennen, gleichsam die Methode in der Tollheit. Er genoss, indem er spielte. Seine Auffassung unterschied hierbei aber schlechthin nur zweierlei: den Wohlklang und den Übelklang, von denen der Erstere ihn erfreute, ja entzückte, indes er dem Letztern, auch dem harmonisch Begründeten, nach Möglichkeit aus dem Wege ging. Statt nun in einem Musikstücke nach Sinn und Rhythmus zu betonen, hob er heraus, verlängerte er die dem Gehör wohltuenden Noten und Intervalle, ja, nahm keinen Anstand, sie willkürlich zu wiederholen, wobei sein Gesicht oft geradezu den Ausdruck der Verzückung annahm. Da er nun zugleich die Dissonanzen so kurz als möglich abtat, überdies die für ihn zu schweren Passagen, von denen er aus Gewissenhaftigkeit nicht eine Note fallen ließ, in einem gegen das Ganze viel zu langsamen Zeitmaß vortrug, so kann man sich wohl leicht eine Idee von der Verwirrung machen, die daraus hervorging. Mir ward es nachgerade selbst zu viel. Oh, Sie sind's. Ich hatte nicht auf Erfüllung Ihres Versprechens gerechnet. Sie sehen mich an und haben dabei Ihre Gedanken. Dass ich nach Ihrer Geschichte lüstern bin. Wie es sich fügte, dass ich unter die Musikleute kam. Ich erzählte ihm nun den Eindruck, den die von ihm gesprochenen lateinischen Worte auf mich gemacht hätten. Lateinisch, das habe ich freilich auch einmal gelernt, oder vielmehr hätte es lernen sollen und können. Loquaris Latine. Aber ich könnte es nicht fortsetzen. Es ist zu lange her. Es ist noch früh am Morgen. Wir haben Zeit. Fast kommt mich die Lust zu schwatzen an. Sie haben ohne Zweifel von dem Hofrate gehört. Hier nannte er den Namen eines Staatsmannes, der unter dem bescheidenen Titel eines Bürochefs einen ungeheuren, beinahe ministerähnlichen Einfluss ausgeübt hatte. Er war mein Vater. Der Einflussreiche? Der Mächtige, sein Vater? Ich war der mittlere von drei Brüdern, die nun aber schon beide tot sind. Ich allein lebe noch. Mein Vater war ehrgeizig und heftig. Mich nannte er einen langsamen Kopf und ich war langsam. Wenn ich mich recht erinnere, so wäre ich wohl imstande gewesen, allerlei zu erlernen, wenn man mir nur Zeit und Ordnung gegönnt hätte. Und so hatten sie mir die Musik, die jetzt die Freude und zugleich der Stab meines Lebens ist, geradezu verhasst gemacht. Wenn ich abends im Zwielicht die Violine ergriff, um mich nach meiner Art ohne Noten zu vergnügen, nahmen sie mir das Instrument, klagten über Ohrenfolter und verwiesen mich auf die Lehrstunde, wo die Folter für mich anging. Ich habe zeitlebens nichts und niemand so gehasst, als ich damals die Geige hasste. Mein Vater aufs Äußerste unzufrieden schalt mich häufig. Endlich gab eine öffentliche Schulprüfung, der man, um ihn zu begütigen, meinen Vater beizuwohnen, beredet hatte, den Ausschlag. Alles ging vortrefflich, endlich fehlte mir aber ein Wort. Mein Lehrer kam meinem Stocken zu Hilfe und flüsterte es mir zu, wiederholte es mehrere Male. Umsonst, mein Vater verlor die Geduld. Cachinum! Cachinum! Schallendes Gelächter, so hieß das Wort, schrie er mir donnernd zu, erhob sich, machte der Versammlung eine kurze Verbeugung und ging. Söke! Dieser Bettler schalt er mich, was ich damals nicht war, aber jetzt bin. Die Eltern prophezeien, wenn sie reden. Übrigens war mein Vater ein guter Mann, nur heftig und ehrgeizig. Von diesem Tag an sprach er kein Wort mehr mit mir. So kündigte man mir gleich des nächsten Tages an, dass es mit meinen Studien ein Ende habe. Ich kam nun in die Kanzlei unter die Abschreiber. So brachte ich einige Jahre zu. Um diese Zeit ereigneten sich zwei Begebenheiten. Die traurigste und die freudigste meines Lebens. Meine Entfernung aus dem väterlichen Haus und das Wiederkehren zur holden Tonkunst, zu meiner Violine, die mir treu geblieben ist, bis auf den heutigen Tag. Ich lebte in dem Hause meines Vaters unbeachtet in einem Hinterstübchen. Da saß ich in der Dämmerung, ohne Licht, und hörte auf dem Nachbarshof ein Lied singen. Es war so einfach, so rührend und hatte den Nachdruck so auf der rechten Stelle, dass man die Worte gar nicht zu hören brauchte. Wie ich denn überhaupt glaube, die Worte verderben die Musik. Das war das Lied. Ich hörte es immer mit neuem Vergnügen. So sehr es mir aber im Gedächtnis lebendig war, gelang es mir doch nie, mit der Stimme auch nur zwei Töne davon richtig zu treffen. Da fiel mir meine Geige in die Augen, die ungebraucht an der Wand hing. Und als ich nun mit dem Bogen über die Saiten fuhr, da war es, als ob Gottes Finger mich angerührt hätte. Der Ton drang in mein Inneres hinein und aus dem Inneren wieder heraus die Luft um mich war wie geschwängert mit Trunkenheit. Das Lied unten im Hof und die Töne von meinen Fingern an mein Ohr. Mitbewohner meiner Einsamkeit. Ich konnte nicht begreifen, dass ich die Violine einmal gering geschätzt, ja gehasst in meiner Kindheit. Ich küsste sie und drückte sie an mein Herz und spielte wieder und fort das Lied im Hof. Mit dem Nachspielen ging es aber nicht so leicht. Ich hatte das Lied nämlich nicht in Noten. Auch merkte ich, dass ich das Wenige der Geigenkunst, was ich einmal wusste, so ziemlich vergessen hatte. Ich konnte daher nicht das und das, sondern nur überhaupt spielen, obwohl mir das jeweilige Was der Musik mit Ausnahme jenes Liedes immer ziemlich gleichgültig war und auch geblieben ist, bis zum heutigen Tag. Sie spielen den Wolfgang Amadeus Mozart und den Sebastian Bach, aber den lieben Gott spielt keiner. Die ewige Wohltat und Gnade des Tons und Klangs, seine wundertätige Übereinstimmung mit dem durstigen, zerlechzenden Ohr, dass der dritte Ton zusammenstimmt mit dem ersten und der fünfte desgleichen und die Nota sensibilis hinaufsteigt, wie eine erfüllte Hoffnung, die Dissonanz herabgebeugt wird als wissentliche Bosheit oder vermessener Stolz und die Wunder der Bindung und Umkehrung, wodurch auch diese Kunst zur Gnade gelangt in den Schoß des Wohlklangs. Ja, hat das alles, obwohl viel später, ein Musiker erklärt. Und wovon ich aber nichts verstehe, die Fuga und das Punktum, Kontrapunktum und der Kanon Ardue, Atre und so fort. Ein ganzes Himmelsgebäude, eines ins andere greifend, ohne Mörtel verbunden. Davon will niemand etwas wissen, dies auf wenige. Wo blieb ich mit meiner Geschichte? Ja, bei dem Lied und meinen Versuchen, es nachzuspielen. Es ging aber nicht. Ich trat ans Fenster, um besser zu hören. Da ging eben die Sängerin über den Hof. Sie kam mir bekannt vor. Ich kannte sie nämlich wirklich seit längerer Zeit, und zwar aus der Kanzlei. Barbara, eines benachbarten Kreislers Tochter. Sie verfertigte Kuchen und brachte diese noch warm in die Kanzlei. Einmal trat sie zu meinem Arbeitstisch und hielt mir einen Korb hin. Von den Kuchen wollen Sie nicht? Nein, Papa, ich danke Ihnen, aber ich habe eine andere Bitte. Ich bin ein Liebhaber der Tonkunst, obwohl erst seit kurzem. Ich hörte Sie so schöne Lieder singen, besonders eines. Sie? Mich? Ja. Lieder? Und wo? Ich erzählte ihr, dass ich in ihrer Nachbarschaft wohne und sie auf dem Hof bei der Arbeit belauscht hätte. Eines ihrer Lieder gefiel mir besonders, so dass ich schon versucht hätte, auf der Violine nachzuspielen. Wären Sie etwa gar derselbe, der so kratzt auf der Geige? Das Kratzen rührt von daher, dass ich das Lied nicht in Noten habe, weshalb ich Sie auch höflichst um die Abschrift bitte. Um die Abschrift? Das Lied ist gedruckt und wird an den Straßenecken verkauft. Das Lied, das sind wohl nur die Worte. Nun, ja, die Worte, das Lied, aber der Ton, in dem man singt. Schreibt man denn derlei auch auf? Ja, freilich. Das ist eben die Hauptsache. Und wie haben denn Sie es erlernt? Ich hörte es singen und sang es nach. Aber welches Lied ist es denn eigentlich? Ich weiß so viele. Und alle ohne Noten? Freilich. Also, welches war es denn? Es ist so schön. Es steigt gleich anfangs in die Höhe, kehrt dann in sein Inwendiges zurück und hört ganz leise auf. Sie singen es auch am öftesten. Ah, das wird wohl das sein. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Lied an deine Leier drehen? Der Organist der Peterskirche kommt öfter in Vaters Gewölbe. Den bitte ich, alles auf Noten zu bringen. In ein paar Tagen können Sie es abholen. Die darauffolgenden Tage ging mir das Lied im Kopf herum und ich war wie verloren. Eines Abends ging ich zu dem Greislerladen. Der Laden war erleuchtet und ich hörte Stimmen darin. Ich sah das Mädchen, vor ihr stand ein derber, rüstiger Mann, die Jacke über die Schulter gehängt, eine Art Knittel in der Hand wie ein Fleischhauer. Die beiden sprachen offenbar in guter Stimmung, denn das Mädchen lachte einige Male laut auf, als ich mich plötzlich von rückwärts mit derber Hand angefasst und nach vorwärts geschleppt fühlte. In einem Nu stand ich im Gewölbe, und als ich losgelassen mich umschaute, sah ich, dass es der Eigentümer selbst war, der mich als verdächtig angehalten hatte. Das sieht man, wo die Pflaumen hinkommen und die Erbsen und die Rollgerste, die im Dunkeln aus den Körben gemaust werden. Und damit ging er auf mich los, als ob er wirklich dreinschlagen wolle. Ich verbeugte mich daher ganz kurz und sagte dem Unhöflichen, dass mein Besuch nicht seinem Pflaumen oder seiner Rollgerste, sondern seiner Tochter gelte. Da lachte der in der Mitte des Ladens stehende Fleischer laut auf und wendete sich zu gehen. Was soll's mit meiner Tochter? Das Lied. Was Lied? Ich will euch Lieder singen. Was liegt das auf dem Ladentisch? Wer ist der Mensch? Ich bin der Sohn des Hofrats. Oh, der Sohn des Hofrats? Barbara, einen Stuhl. Hohe Ehre. Der Herr Hofrat, der Herr Sohn, wollte ich sagen, praktizieren also auch die Musik. Singen vielleicht, wie meine Tochter. Oder vielmehr ganz anders, nach Noten, nach der Kunst. Ich spiele die Geige. Ach, die Geige. Da sollten sich des Mädels annehmen. Singt eine gute Stimme, hat auch sonst ihre Qualitäten. Aber das Feine, lieber Gott, wo soll's herkommen? Ah, guten Abend. Ich erschrak, denn es war die Stimme des Sekretärs meines Vaters. Ich stammelte nur ein paar Worte zum Abschied und ging. Das Lied! Hier! Das Lied! Der Sekretär hatte mich erkannt. Ein paar Tage darauf trat er zu mir auf die Stube und kündigte mir an, dass ich das elterliche Haus zu verlassen hätte. Man hatte mir in der Vorstadt ein Kämmerchen gemietet. So war ich denn ganz aus der Nähe der Angehörigen verbannt. Auch meine Sängerin bekam ich nicht mehr zu sehen. Halbe Tage allein holte ich meine Geige hervor, spielte, übte. Es sollte aber noch schlimmer kommen. Mein jüngster Bruder musste eine unbesonnene Wette mit dem Leben bezahlen. Der ältere, geliebteste Bruder ging heimlich aus dem Land. Vater traf einen Schlagfluss. Ich hatte ihn nicht mehr sprechen können. Ich blieb mehrere Tage auf meinem Zimmer. Nur des Abends irrte ich in den dunklen Straßen umher. Einmal aber erkenne ich die Türe des Kreislerladens und darin sitzend Barbara, einen Brief in der Hand, in aufrechter Stellung ihr Vater, der ihr zuzusprechen schien. Ich musste eintreten. Niemanden zu haben, dem man sein Leid klagen kann, niemanden, der Mitleid fühlt. Barbara stand auf, als ich eintrat, warf mir einen Blick zu und ging in die Nebenkammer. Der Alte aber fasste mich bei der Hand, hieß mich niedersetzen, tröstete mich, meinte aber auch, ich sei nun ein reicher Mann und solle meine Erbschaft im Handel anlegen. Ich empfahl mich endlich und ging. Trauen Sie nicht gleich jedem. Als ich auf der Straße stehen blieb, hörte ich plötzlich hinter mir eine Stimme. Trauen Sie nicht gleich jedermann. Man meint es nicht gut mit Ihnen. Barbara war die geheime Warnerin. Sie hatte also doch gehört, was im Laden gesprochen worden war. Der Sekretär meines Vaters, der durch die letzten Ereignisse brotlos geworden, teilte mir den Plan zur Errichtung eines Auskunftskopier- und Übersetzungsbüros mit. Auf mein Dringen wurden die Kopiearbeiten auch auf Musikalien ausgedehnt. Und nun war ich in meinem Glück. Ich gab das erforderliche Geld. Die Sache war getan und ich fühlte mich erleichtert, erhoben, zum ersten Mal in meinem Leben selbstständig, ein Mann. Ich bezog eine bessere Wohnung, änderte einiges in meiner Kleidung und ging, als es Abend geworden, durch wohlbekannte Straßen zu dem Kreislerladen, summte mein Lied, obwohl nicht ganz richtig. Das B in der zweiten Hälfte habe ich mit der Stimme nie treffen können. Froh und guter Dinge langte ich an. Der Vater empfing mich aufs Beste, Barbara aber mischte sich mit keinem Wort in unser Gespräch. Ich kam wieder und wieder. Einmal, als ich unbemerkt zur Türe hereintrat, sang sie leise in sich hinein. Es war das Lied, mein Lied. Ich schlich näher und näher und war schon so nahe, dass das Lied nicht mehr von außen, dass es aus mir herauszutönen schien, ein Gesang der Seelen. Da konnte ich mich nicht mehr halten und fasste mit beiden Händen ihren Leib. Da aber kam's, ihre Hand zuckte, eine Ohrfeige. Sie aber, kaum minder erschrocken als ich, fuhr mit ihrer Hand wie begütigend über die geschlagene Stelle. Es mag wohl zu stark ausgefallen sein, sagte sie. Und wie ein zweiter Blitzstrahl fühlte ich plötzlich ihren warmen Atem auf meiner Wange und ihre zwei Lippen. Und sie küsste mich. Nur leicht, leicht, aber es war ein Kuss auf diese meine Wange hier. Das war der Glückstag meines Lebens. Der nächste Besuch kostete einen schweren Entschluss. Nicht auffahrend wie sonst saß sie da bei ihrer Arbeit. Ich wollte nun anfangen, mich von gestern her zu entschuldigen. Lassen wir das. Und sprechen wir jetzt von gescheiterten Dingen. Ich weiß kaum selbst mehr den Anfang unserer Bekanntschaft, aber Sie kommen seit einiger Zeit öfter und öfter und wir haben uns an Sie gewöhnt. Ein ehrliches Gemüt wird Ihnen niemand abstreiten, aber Sie sind schwach, immer auf Nebendinge gerichtet, sodass Sie kaum imstande wären, Ihren eigenen Sachen selbst vorzustehen. Da wird es denn Pflicht und Schuldigkeit von Freunden und Bekannten, ein Einsehen zu haben, damit Sie nicht zu Schaden kommen. Was gedenken Sie in Zukunft zu tun, um Ihr Fortkommen zu haben? Nun, die Erbschaft meines Vaters. Das ist viel und wenig. Mein Vater hat Ihnen zwar einen Vorschlag getan, ich riet Ihnen aber ab. Sie müssen jemand an der Seite haben, der es ehrlich meint. Barbara, Sie... Ehrlich bin ich, aber mit mir hat's eigene Wege. Unser Geschäft wirft wenig ab. Und mein Vater geht mit dem Gedanken, um einen Geschenkladen aufzurichten. Da ist denn kein Platz für mich. Mir bliebe nur Handarbeit, denn dienen mag ich nicht. Man hat mir zwar einen anderen Antrag gemacht, aber dann müsste ich fort von hier. Und weit? Warum? Was kümmert Sie das? Ich will an denselben Ort ziehen. Sind Sie ein Kind? Aber wenn Sie Vertrauen zu mir haben und gerne in meiner Nähe sind, so bringen Sie den Putzladen an sich, der hier nebenan zu Verkauf steht. Ich verstehe das Werk und Sie selbst fänden mit Rechnen und Schreiben eine ordentliche Beschäftigung. Was ich etwa noch weitergebe, davon wollen wir jetzt nicht reden. Was ist? Wo wollen Sie hin? Alles abbestellen. Was denn? Ich erzähl dir nun meinen Plan zur Errichtung eines Schreib- und Kopierbüros und dass ich einen Kompagnon gefunden hätte. Einen Kompagnon? Da will man Sie gewiss betrügen. Sie haben doch noch kein Geld hergegeben. Haben Sie Geld gegeben? 3.000. 3.000! So viel. Das Übrige ist bei den Gerichten hinterlegt und jedenfalls sicher. Also noch mehr? Und haben Sie selbst bei den Gerichten angelegt? Nein, das war durch meinen Kompagnon geschehen. Sie haben doch einen Schein darüber. Ich hab keinen Schein. Und wie heißt Ihr sauberer Kompagnon? Es ist der Sekretär meines Vaters. Nun, der ist durchgegangen. Hat Schulden über Schulden hinterlassen. Und die Leute betrogen. Vater, er hat ihm auch sein Geld anvertraut. Er ist zugrunde gerichtet. Machen Sie, dass Sie fortkommen. und verschonen Sie uns künftig mit Ihren Besuchen. Vater, er ist ja doch unglücklich genug. Eben darum will ich's nicht auch werden. Herr, sehen Sie diesen Brief? Vom Fleischer. Das ist ein Mann. Hat Grütz im Kopf und Geld im Sack. Betrügt niemanden, lässt sich aber auch nicht betrügen. Und das ist die Hauptsache bei der Ehrlichkeit. Ich ging. Das Handelsgericht lag nur wenige Häuser davon ab. Ich ließ in den Büchern nachschlagen. Von einer Einzahlung keine Spur. So war denn mein Unglück gewiss. Eines Abends raschelte es plötzlich an der Türe. Sie ging auf und Barbara trat ein. Sie war blass und trug ein Bündel unter dem Arme. In die Mitte des Zimmers gekommen, blieb sie stehen. Dann ging sie an den Schrank, wickelte ihr Paket auseinander, das einige Hemden und Tücher enthielt. Sie hatte in der letzten Zeit meine Wäsche besorgt, zog die Schublade heraus, schlug die Hände zusammen, als sie den spärlichen Inhalt sah, fing aber gleich darauf an, die Wäsche in Ordnung zu bringen und die mitgebrachten Stücke einzureihen. 5 Hemden und 3 Tücher. So viel habe ich gehabt. So viel bringe ich zurück. Dann drückte sie langsam die Schublade zu. Sie setzte sich auf einen Stuhl, verbarg das Gesicht in ihrem Tuch und ich war leise in ihre Nähe getreten und fasste ihre Hand, die sie mir gutwillig ließ. Als ich aber, um ihre Blicke auf mich zu ziehen, an dem schlafhängenden Arme bis zum Ellbogen emporrückte, stand sie rasch auf, machte ihre Hand los. Was nützt das alles? Es ist nun einmal so. Sie haben es selbst gewollt. Sich und uns haben Sie unglücklich gemacht. Aber freilich sich selbst am meisten. Ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen. Ja? Erschrecken Sie nur. Ist es doch Ihr Werk. Ich muss nun hinaus unter die groben Leute, wogegen ich mich so lange gesträubt habe. Aber da ist kein Mittel. Die Hand habe ich Ihnen schon gegeben. Und so leben Sie wohl. Für immer. Ich sah, dass ihr die Tränen wieder ins Auge traten. Sie schüttelte unwillig mit dem Kopf und ging. Mir war, als hätte ich Blei in den Gliedern. Sie wendete sich in der Tür noch einmal um. Die Wäsche ist jetzt in Ordnung. Sehen Sie zu, dass nichts abgeht. Es werden harte Zeiten kommen. Gott mit dir, Jakob. In alle Ewigkeit. Amen. Ich habe seitdem harte Tage erlebt. Keinen aber wie diesen. Ich schlich am kommenden Morgen in der Nähe des Kreislerladens herum, da sich aber nichts zeigte, blickte ich endlich seitwärts in den Laden hinein und sah eine fremde Frau, die abwog und Geld herausgab. Ich wagte mich hinein. Die Frau erzählte mir alles. Der Fleischer hatte dem Mädchen seit langem Heiratsanträge gemacht, denen sie immer auswich, bis sie endlich von ihrem Vater gedrängt und an allem Übrigen verzweifelnd einwilligte. Desselben Morgens waren Vater und Tochter abgereist. Und in dem Augenblick, da wir sprachen, war Barbara des Fleischers Frau. Ich beschloss, durch Musik mein Fortkommen zu suchen. Und solange der Rest meines Geldes währte, übte und studierte ich mir die Werke großer Meister, vorzüglich der Alten, ein, welche ich abschrieb. Und als nun der letzte Groschen ausgegeben war, schickte ich mich an, von meinen Kenntnissen Vorteil zu ziehen. Und zwar anfangs in geschlossenen Gesellschaften. Als aber die von mir vorgetragenen Kompositionen dort keinen Anklang fanden, stellte ich mich in die Höfe der Häuser. Ja, endlich auf die öffentlichen Spaziergänge, wo ich dann wirklich die Befriedigung hatte, dass Einzelne stehen blieben, zuhörten, mich befragten und nicht ohne Anteil weitergingen. Dass sie mir dabei Geld hinlegten, beschämte mich nicht. So habe ich mich, ob zwar ärmlich, aber redlich fortgebracht, bis diesen Tag. Nach Jahren sollte mir noch ein Glück zuteil werden. Barbara kam zurück. Ihr Mann hatte ein Fleischhauergewerbe in einer der Vorstädte. Sie war Mutter von zwei Kindern, von denen das älteste Jakob heißt. Wie ich. So ward ich ins Haus bestellt, um dem ältesten Knaben Unterricht auf der Violine zu geben. Er hat zwar nur wenig Talent, aber Barbaras Lied, das ich ihm gelehrt, geht doch schon recht gut. Wenn wir so üben und hantieren, singt manchmal die Mutter mit. Sie hat sich zwar sehr verändert in den vielen Jahren, ist stark geworden und kümmert sich wenig mehr um Musik, aber es klingt noch immer so hübsch wie damals. Und damit ergriff der Alte seine Geige und fing an, das Lied zu spielen. Und spielte fort und fort, ohne sich weiter um mich zu kümmern. Ich stand auf, legte ein paar Silbermünzen auf den nebenstehenden Tisch und ging, während der Alte eifrig immer fortgeigte. Drüber nimmt und doch steht ein Leiermann. Bald darauf trat ich eine Reise an, von der ich erst mit einbrechendem Winter zurückkam. Die neuen Bilder hatten die alten verdrängt und mein Spielmann war so ziemlich vergessen. Erst im nächsten Frühjahr und mit der Überschwemmung der niedrig gelegenen Vorstädte erinnerte ich mich wieder an ihn. Der Anblick der Leopoldstadt war grauenhaft. In den Straßen zerbrochene Schiffe und Gerätschaften, in den Erdgeschossen zum Teil noch stehendes Wasser und schwimmende Habe. Als ich, dem Gedränge ausweichend, an ein zugelehntes Hoftor hintrat, gab dieses nach und zeigte im Torwege eine Reihe von Leichen. Ja, im Innern der Gemächer waren noch hier und da aufrecht stehend und an die Gitterfenster angekrallt, verunglückte Bewohner zu sehen. Es fehlte eben an Zeit und Beamten, die gerichtliche Konstatierung so vieler Todesfälle vorzunehmen. Von allen Seiten Weinen und Trauergeläute, suchende Mütter und irregehende Kinder. Endlich kam ich in die Gärtnergasse. Dort hatten sich die schwarzen Begleiter eines Leichenzuges aufgestellt. Am Haustor stand ein wacker aussehender, ältlicher, aber noch kräftiger Mann, einem Landfleischer ähnlich. Ich ging an ihm vorbei und trat in den Hofraum. Die alte Gärtnerin kam mir entgegen, erkannte mich auf der Stelle wieder und begrüßte mich unter Tränen. Als das Wasser kam und er die Kinder schreien hörte, da sprang er herunter und rettete und schleppte und trug und brachte in Sicherheit, dass ihm der Atem ging wie ein Schmiedegebläs. Da hat er sich wohl erkältet und wurde immer schlechter und schlechter. Fantasierte und musizierte in einem fort. Mit der Stimme nämlich. Und schlug den Takt. Und gab Lektionen. Plötzlich richtete er sich auf. Wendete Kopf und Ohr seitwärts. Als ob er in der Entfernung etwas gar Schönes hörte. Lächelte. sank zurück und war tot. Gehen Sie nur hinauf, wird oft von Ihnen gesprochen. Die Madame ist auch oben. Wir haben ihn auf unsere Kosten begraben lassen wollen. Die Frau Fleischermeisterin gab es aber nicht zu. Die Träger erschienen, der Sarg ward gebracht und der Zug setzte sich in Bewegung. So kam das Geleit zum Friedhof. Das Grab war geöffnet. Die Kinder warfen die erste Handvoll Erde hinab. Der Mann tat stehend dasselbe. Die Frau kniete und hielt ihr Gebetbuch nahe an die Augen. Die Totengräber vollendeten ihr Geschäft. Der alte Spielmann war begraben. Ein paar Tage darauf, es war ein Sonntag, ging ich, von meiner psychologischen Neugierde getrieben, in die Wohnung des Fleischers und nahm zum Vorwand, dass ich die Geige des Alten als Andenken zu besitzen wünschte. Die Geige hing in einer Art Symmetrie geordnet neben dem Spiegel und einem Kruzifix an der Wand. Als ich mein Anliegen erklärte und einen verhältnismäßig hohen Preis anbot, schien der Mann nicht abgeneigt. Die Frau aber fuhr vom Stuhle empor. Warum nicht gar? Die Geige gehört unserem Jakob. Dabei nahm sie das Instrument von der Wand, besah es von allen Seiten, blies den Staub herab und legte es in die Schublade, die sie, wie einen Raub befürchtend, heftig zustieß und abschloss. Ihr Gesicht war dabei von mir abgewandt, so dass ich nicht sehen konnte, was darauf vorging. Zu gleicher Zeit trat die Magd mit der Suppe ein, ich wünschte gesegnete Mahlzeit und ging zur Türe hinaus. Mein letzter Blick traf die Frau. Sie hatte sich umgewendet und die Tränen liefen ihr stromweise über die Backen. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Hörspielfassung Britta Kettner. Erzähler Michael Rotschopf. Spielmann Johannes Silberschneider. Barbara Pippa Galli. Kreisler Wolfgang Hübsch. Gärtnerin Michaela Hordes Galli. Geige Toni Burger. Musik Peter Keitzer, Anton Burger und Franz Schubert. Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Hospitanz Alice Pfitzner. Regieassistenz Schenja von Manstein. Regie Peter Keitzer.